Hallo, lieber Kai. Wir gratulieren dir ganz herzlich zu deiner 200. Folge. Wer, fragst du dich? Na, der Gérard. Das ist der, der mit der flachen Hand dir ein Ständchen auf seiner dicken Plauze schlägt. Der Hatti, die Schnapsnase vom Raucherbalkon. Der Klaus, der uneheliche Sohn von Dirk Bach und Trude Herr. Und natürlich dein Leni, die dich im Kino zum Gruseln bringt. Ja, guten Hallo Abend Kai. Zusammen. Hallo Kai. Hallo Kai. Hallo Kai. 200 Folgen, ja, Chapeau, sag ich mal, ne? Ja, wir können jetzt überlegen, ob es der längste Audiokommentar wird oder der längste Planet Kai Podcast. Ja, das schauen wir dann mal. Wir sind ja nicht ganz unvorbereitet hier an der Stelle. Wir haben nämlich mal ein bisschen geschaut, was du so getrieben hast, lieber Kai. Und zwar fangen wir doch mal mit der ersten Folge an. Die hieß Der Neuanfang. Und war am 15. August 2012, weil vorher, das habe ich gar nicht gesehen, hieß das Ganze Kai Iron City, zu finden auf podcast.asia. Was ist das denn für eine URL? Ja, das ist irgend so eine Cache-Seite scheinbar. Da kann man sogar die Titel der ersten 6 Folgen noch sehen. Aber man kann nichts mehr anhören, leider. Das habe ich nicht mehr gefunden, dass ich das hätte auch noch hier auf den Plan bringen können. Aber ihr seht, das Netz vergisst nichts. Ja, und deswegen wahrscheinlich dann Neuanfang. Und das erwähnst du aber auch in der ersten Folge, dass das vorher unter einem anderen Namen gelaufen ist. Ja, und da war ich natürlich neugierig und wollte schauen, was denn da vorher so war, hab aber leider nichts finden können. Ja, und dann, ab der Folge 9... Da kam dann auch erstmal die Landfunker ins Spiel. Degerard, der ist, glaube ich, Fan von den Landfunkern, der hört die, glaube ich, ne? Ja, auch wenn er mich am Anfang sehr schwer hat, diesen, wie nennt man's, den Slang, sage ich es einfach mal, zu verstehen. Accent, genau. Zu verstehen. Und mittlerweile habe ich mich reingefunden und ich wusste auch gar nicht, dass es ihn schon so lange gibt. Das heißt Dialekt, heißt das. Okay, Dialekt, Entschuldigung bitte. Ja, stimmt. Also da habe ich zum ersten Mal beim Planet Kai Podcast eine Erwähnung für die Landfunker gefunden. Die gab es da aber, glaube ich, schon, weil die suchen da schon ein Logo an der Stelle. In der Folge 9. Ja, und tja, dann Die erste Landfunkerfolge, genau. Genau, am 27. November 2013 die Landfunker, dicke Backe und das erste Mal, muss man sich das anhören? kann man sich auf jeden Fall anhören. Der 27. November 2013 wird aber nicht stimmen, die Landfunker sind älter. Das hat damit zu tun, dass die ihre ganzen Blog einmal umgezogen haben und das scheint irgendwann am 28. November stattgefunden zu haben, weil es da mehrere Folgen gibt mit dem Datum. Also ich denke mal, die sind schon länger dabei. Das weiß ich aber nicht, aber das könnte der Kai uns ja mal verraten bei Gelegenheit dann. Tja, was gab's denn noch so? Edinger und das Podcasting, das war ja auch so eine Geschichte. Folge 98, da ist er erst eingestiegen beim Edinger, ist das richtig? Also ich habe in der Folge 98 das erste Mal gefunden, dass der Raiden erwähnt wird. Da geht's aber noch gar nicht um Podcast. Da geht's nämlich noch um diese Outdoor-Draußen-Videos, die der Raiden wohl gedreht hat. Und die da empfohlen werden vom Kai. Und dann kommen die Folgen 104, der Umzug vom 28. Januar 2014. Und danach gab's auch schon die Raidinger-Folge 103. Ist denn das erste Mal gewesen, wo der Kai da mitgemacht hat, offiziell? Ja, das ist wohl das erste Mal, dass er als Gast dabei war beim Raidinger in der Folge 103. Und parallel dazu dann auch als Gast in das Podcasting. Das ist die Folge 24, die ist vom 3. Februar 2014 als Gast. Ja, und danach war ja quasi, würde ich mal sagen, die Karriere nicht mehr aufzuhalten als Podcaster. Tja. Das ging Schlag auf Schlag, ne? Bowling am 3. Februar 2014, die 105. Folge war das. Ich habe die ja nicht nachgehört irgendwie. Ich weiß nicht, Gérard, hast du die nachgehört? Nein, da muss ich leider auch enttäuschen, den lieben Kai, dass ich da nachgehört habe. Ja gut, in der Bowling-Folge wird dann bekannt gegeben, dass er halt sowohl beim Raiden bzw. Raidinger.de wie auch bei das Podcasting mitmacht und im Anschluss daran kommt die Podcasting-Folge 26, wo er offiziell als Mitglied vorgestellt wird. Und die Folge ist nachhörenswert, weil da geht es um ein interessantes Thema, was uns als Podcaster immer wieder irgendwie so ein bisschen ja anfuchst, ne? Und zwar geht es da um Mikrofone. Das ist eine sehr schöne Folge. Ah, okay. Ja, Mensch, Leni, hast du Ice Bucket Challenge gemacht, so wie Kai? Nee, ich habe leider gekniffen, aber und das, obwohl du mich nominiert hast. Okay, ja, aber der Kai hat es ja gemacht. Erzähl mal. Ich hätte davon bitte gerne ein Video, wenn der Kai so nett wäre. Als Gegenzug würde ich ihm auch das Video von meiner Ice Bucket Challenge zukommen lassen. Du hast dir das Eis über den Wanz gekippt. Nein, okay, lassen wir das Eis mal weg. Ich bin einfach bei minus 4 Grad Außentemperatur in den kleinen Pool von meiner Tochter gesprungen. Naja, Leni, wann war denn die Ice Bucket Challenge? Also erzähl doch mal. Am 26. August 2014. Da kippte er sich nun mit Wasser eins über den Dez für einen guten Zweck. Tja, war er bei der Pottunion zu Gast? Nee, war er nicht, oder? Bei der Pottunion war er bestimmt auch mal zu Gast. Da habe ich aber jetzt keine Folge von rausgesucht. Dafür war die Mittagspause dann doch zu kurz heute. Auf jeden Fall, was ich so noch rausgefunden habe, so ein bisschen beim Rumschauen im Netz, dass er das letzte Mal bei das Podcasting in der Folge 38 auftaucht. Da waren sie wohl irgendwie in Berlin. Und danach hat er sich dann ganz seinem Planet Kai Podcast und den Landfunkern und dem Raidinger.de gewidmet. Das macht er immer noch und ich höre es mir immer noch unheimlich gerne an. Ja, Kai, und dann hast du natürlich ein paar Audiokommentare beim Truckercast hinterlassen. Einen wunderschönen, sehr langen Audiokommentar beim Kopfkino- und Ohrengewitter bei mir und Micha. Und beim Uwe, beim Potzeller zur 50. Jubiläumsfolge. Und ich denke mal, wir sind nicht die Einzigen, die dir zu deiner 200. Folge gratulieren werden. Und wir hoffen, ja, konnten dir hier so ein bisschen Freude machen, dass wir dank Klaus ein wenig so ein bisschen in deiner Historie geschnuppert haben. Ja, da wollen wir doch mal hoffen, dass es weitergeht. Gell? Auf die nächsten 200. Mal gucken, ob wir dann alle noch in der Lage sind, uns irgendwie in so einem Teamspeak anzumelden. Ja, der liebe Kai ist halt aus der Podcast-Szene auch nicht mehr wegzudenken. Also mach bitte weiter so, versuch nicht mehr so viel Rehe zu überfahren und mindestens noch 200 weitere Folgen, ne? Genau, nicht, dass er sich jetzt nur noch auf seinen Truck-Simulator konzentriert und die Folgen schleifen lässt. Ja, also der ist ja so konzentriert, der spielt ja nebenbei hier dieses Clash of Clans, heißt das so, ja, und sein Euro Truck Simulator oder American Truck Simulator jetzt, der ist ein Multitalent. Ja, Kai, vielen Dank für deine ganzen Folgen und mach bitte weiter so. Tschüss, sagt der Hatti. Tschüss. Und der Klaus, servus. Und der Gerard, ciao.